Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 7, Dresden, den 31. März 99. Ich hätte dir gewünscht, den Eindruck zu sehen, den dein Werk auf mich gemacht hat. Es ist ein Erfolg, der dir, das weiß ich, nicht gleichgültig ist. Nur so viel lass mich dir sagen, dass ich mich ganz wieder verjüngt und in die schönen Tage unsers ehemaligen Beisammenseins versetzt fühlte. Ich erwartete viel Kunst vom Wallenstein, aber fürchtete eben deshalb eine gewisse Kälte bei der planmäßigen und schulgerechten Methode, mit der du dabei verfahren hattest. Desto mehr wurde ich durch das jugendliche, frische Leben überrascht, das in dem ganzen Werke atmet. Jetzt kein Wort vom Einzelnen, davon weiß ich noch gar nichts. Nur musst du wissen, unter welchen ungünstigen Umständen ich das Manuskript erhielt. Ich kam freitags um 8 zu Hause und fand es. Den Sonnabend ist mein Vortragstag, wo ich um 11 parat sein musste. Ich hoffte, es vorher noch zu endigen, aber ein böser Geist führt mir den allerfatalsten Besuch über den Hals, den ich nicht abweisen konnte. Der Kanzler Burgsdorf ist gestorben, und ich habe die Vormundschaft der Kinder übernehmen müssen. Die Geschäfte sind äußerst verwickelt und für mich von der gehässigsten Art. Der Kurator der Witwe, der mich täglich über allerlei dringende Dinge zu fragen hat, war es, der mich mitten im Wallenstein unterbrach, um mir gerade die widrigsten Eröffnungen zu machen. Ich nahm die letzten Bogen auf die Kanzlei und las, bis ich zum Vortrag gerufen wurde. Dies geschah im 5. Akt des Wallenstein. Den Rest las ich zu Hause vor Tische. Und nun leb wohl für heute, sobald ich dir etwas Vernünftiges zu schreiben weiß, ein mehreres. Herzliche Grüße von Minna und Dora. Ihnen soll das Werk heute förmlich produziert werden, doch hat sich Minna das Naschen nicht versagen können. Dein Körner.